Und auch der Donnerstag wird nochmal wechselhaft. ARD Radio Festival. Auftakt mit Alsmann. Herzlich willkommen zum ARD Radio Festival, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein alter Klavierlehrer Walter Herzblatt sagte mal zu mir, den richtigen Glanz in ein Orchester bringen, das kann nur ein Instrument. Nicht das glänzende Horn, die silbrige Flöte, nein, das rechte Glanzlicht zaubert nur der Triangel. Für den Glanz im Klang ist er das A und O. Walter Herzblatt war ein Musiker alter Schule. Er sagte daher fachlich korrekt, der Triangel. Vielen ist der Triangel vielleicht vom Aufschnitt Instrumentarium und somit von quälenlangen Weihnachtsvorspielen in der Grundschule bekannt. Und dabei ist das stählerne Dreieck ein ernstzunehmendes Schlaginstrument und seiner kunstvollen Bedienung bedarf es einiger Übung. Nur mit der richtigen Anschlagstechnik gibt das blanke Metall seinen glänzenden Ton frei. Etwa so. Ein herrlicher Klang. Erst recht gespielt mit einem kleinen Vibrato, erzeugt mit flinken Bewegungen der Handinnenfläche nahe des ausklingenden Triangels. So erklingt der Triangel in der Militärsymphonie von Haydn oder in Mozarts Entführung aus dem Serail. In die Unterhaltungsmusik hat der Triangel seinen Weg über die Salonorchester gefunden. Hier war er, neben den Holzblocktrommeln, ein fester Bestandteil der Schlagzeugausstattung. Denn der Triangel kann nicht nur glänzen, sondern auch swingen. Herrlich. Nicht wegzudenken ist der Triangel aus der südamerikanischen Musik, zum Beispiel im Bossa Nova. Tap, tadadab, tap, tap. Ta-da-da-da-da-da, ta-da-da. Ach, wunderbar. Und erst recht im Samba. Oh. Da bin ich musikalisch wohl in den Stockhausen gerutscht. Und nun wünsche ich Ihnen glänzende Unterhaltung. Ihr Götz Alsmann. ARD Radiofestival 2015. Das Konzert. An die bulgarische Schwarzmeerküste nach Varna und zum Mikkeli-Festival nach Finnland, wo Valeri Gergiev seit mehr als 20 Jahren der künstlerische Leiter ist, führt uns der Konzertabend heute beim ARD Radio Festival. Präsentiert wird er von MDR Figaro und dazu begrüßt sie ganz herzlich Beatrice Schwartner. Dass die Stadt Varna mehr zu bieten hat als sonniges Wetter, breite Strände, warme Meerestemperaturen und heilende Mineralquellen, das beweisen nicht nur archäologische Preziosen wie die Kathedrale der Heiligen Kyrill und Method, die römische Therme oder das ethnografische Museum, die den kulturellen Reichtum der vergangenen Jahrhunderte auf der Balkanhalbinsel erahnen lassen. Seit 1926 wird in Varna auch ein internationales Musikfestival veranstaltet, nämlich der Varna Summer. Im Mittelpunkt stehen Konzerte, Tanz- und Opernaufführungen überwiegend bulgarischer Künstler, aber auch Musiker aus dem europäischen Ausland sind hier vertreten. In diesem Jahr unter anderem das alte Musikensemble Les Ambassadeurs, die Fado-Sängerin Cristina Branco oder die Moskauer Virtuosen, deren Konzert wir für die Sendung heute ausgewählt haben. Die Jahreszeiten ist das Programm überschrieben und enthält Werke von Peter Tschaikowski, Antonio Vivaldi und Astor Piazzolla. Tschaikowski komponierte seinen Jahreszeitenzyklus für Klavier solo als eine Folge musikalischer Charakterstücke für die 12 Monate, die die unterschiedlichen Stimmungen des Menschen in der sich stets wandelnden Natur spiegeln. Alexander Gauck, ein Schüler von Alexander Glasunow am Petersburger Konservatorium, hat diese Klavierstücke später orchestriert. In Tschaikowskis Werkverzeichnis werden sie als sein Opus 37a geführt. In dieser Fassung hören Sie nun die Jahreszeiten beim ARD Radiofestival, gespielt von den Moskauer Virtuosen unter Leitung von Alexei Lundin. Thank you. Die Jahreszeiten von Peter Tschaikowski, einen 12-teiligen Klavierzyklus, der 1876 als musikalische Beigabe einer Petersburger Monatsschrift erschien. Vorangestellt waren jeweils kurze Texte russischer Dichter zu den einzelnen Monaten. Diesen Klavierzyklus hörten Sie hier in einer Orchesterbearbeitung des russischen Komponisten und Dirigenten Alexander Gauck, gespielt von den Moskauer Virtuosen unter Leitung von Alexei Lundin. Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals bringen wir vom Varna Summer Festival eine Aufnahme vom 3. Juli aus dem Festival- und Kongresszentrum Varna. Die Moskauer Virtuosen wurden 1979 von Wladimir Spivakov ins Leben gerufen. In diesem Kammerorchester spielen die besten Musiker, Stimmführer und Solisten der Sinfonie- und Opernorchester aus Moskau. Hier im Zentrum für darstellende Künste in Moskau hat das Orchester auch seinen Sitz, gibt aber die meisten seiner mehr als 100 Konzerte pro Jahr im Ausland, ist zu Gast bei den großen europäischen Musikfestivals, aber auch in den USA und in Japan. Beim Varna Summer Festival standen nach den Jahreszeiten von Peter Tschaikowski nun die Jahreszeiten von Antonio Vivaldi auf dem Programm. 4 Violinkonzerte, die der Maestro Assoluto des venezianischen Musiklebens 1725 in Mantua komponiert und durch selbstverfasste Sonette eingeleitet hat. 3 dieser Konzerte jetzt hier in unserer Konzertaufnahme, La Primavera, L'Estate und L'Inverno, Frühling, Sommer und Winter, die Nummern 1, 2 und 4 in Vivaldis Opus 8. Vom Konzertmeisterpult aus leitet Alexei Lundin die Moskauer Virtuosen. Thank you. Thank you. ARD Radiofestival 2015, gefeiert beim Varna Summer an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Die Moskauer Virtuosen mit 3 der 4 Konzerte für Violine, Streicher und Basso Continuo, Le Quattro Stagioni von Antonio Vivaldi. Vom Konzertmeisterpult aus hatte Alexei Lundin die musikalische Leitung. Seit 1997 Mitglied der Moskauer Virtuosen, spielt er regelmäßig mit Wladimir Spivakov, dem Gründer und künstlerischen Leiter der Moskauer Virtuosen, die Solopartien, wenn sie doppelt besetzt sind. Die Jahreszeiten war das Programm beim Varna Summer überschrieben. Da folgen jetzt nach Kompositionen von Peter Tchaikovsky und Antonio Vivaldi Las Cuatro Estaciones Porteñas von Astor Piazzolla, die argentinische Variante quasi der 4 Jahreszeiten, komponiert in Buenos Aires zwischen 1965 und 70. Eine Musik voller Leidenschaft und Liebe zwischen Trauer und Schmerz. Die Moskauer Virtuosen spielen unter Leitung von Alexei Lundin. Thank you. Die vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla, gespielt von den Moskauer Virtuosen unter Alexei Lundin am 3. Juli im Festival- und Kongresszentrum Varna. Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals brachte MDR Figaro ein Konzert vom Varna Summer Festival an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Informationen zu diesem Konzert wie auch zu allen anderen Sendungen des ARD-Radio-Festivals finden Sie im Internet. Dort können Sie die Sendung auch nachhören. Und an dieser Stelle möchte ich Sie auch auf unser Online-Rätsel verweisen. Dem Gewinner winkt eine Reise nach New York mit einem Besuch der Metropolitan Opera. Alles dazu auch unter ardradiofestival.de. ARD Radio Festival 2015. Und im zweiten Teil unseres Konzertabends schauen wir in die finnische Stadt Mikkeli, etwa 2,5 Autostunden von Helsinki entfernt. Hier im Norden, inmitten des Saimaa-Seengebietes, hat Valeri Gergiev vor mehr als 20 Jahren ein kleines, exklusives Musikfestival etabliert. Zusammen mit seinem Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg präsentiert er immer am 1. Juli-Wochenende Konzerte in unterschiedlichster Besetzung zu erschwinglichen Eintrittspreisen. Unter anderem kam am 4. Juli im großen Saal des Musik- und Kongresszentrums Mikkeli, der nach dem finnischen Sänger Martti Talvela benannt ist, die erste Sinfonie von Jean Sibelius zur Aufführung, als Hommage an den finnischen Nationalkomponisten anlässlich seines 150. Geburtstages in diesem Jahr. Valeri Gergiev dirigiert das Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg. ARD Radiofestival 2015 mit der Sinfonie Nummer 1 E-Moll, Opus 39 von Jean Sibelius geht unsere Konzertaufnahme vom 4. Juli aus dem Musik- und Kongresszentrum Mikkeli im Rahmen des Mikkeli-Festivals zu Ende. Das Orchester des Marinsky-Theaters St. Petersburg spielte unter Leitung von Valery Gergiev. Morgen präsentiert Ihnen MDR Figaro im ARD Radio Festival einen Konzertabend vom Festival Women in Jazz, das Ende April, Anfang Mai in Halle an der Saale stattfand. Paula Morellenbaum, die Grande Dame der zeitgenössischen Bossa Nova, wird dabei sein. Die New Yorker Sängerin Catherine Russell und unter anderem auch Jane Monheit, die den Jazz of Judy Garland zelebrieren wird. Das also alles morgen. Hier folgt gleich die Lesung, 23.05 Uhr, dann das Gespräch mit der georgischen Schriftstellerin Nino Haratischvili und 11:30 Uhr der Jazz zum Thema der fremde Klang, selten gehörte Instrumente in der improvisierten Musik wie die Ukulele, das Daxophon und die Koto. Weiterhin also gute Unterhaltung beim ARD Radio Festival. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Beatrice Schwartner. Thank you. ARD Radiofestival 2015. Die Lesung. Günter Grass liest wieder aus Beim Häuten der Zwiebel, heute den 7. Abschnitt. Wir sind im 3. Kapitel des Buches angekommen. Der junge Grass ist 16 Jahre alt. In vorauseilendem Eifer wünscht er sich eine rasche Einberufung zum Wehrdienst, möglichst bei der Marine, um mit siegreichen U-Boot-Fahrten zum sicher geglaubten Endsieg beizutragen. Da jedoch bei den U-Booten ein Annahmestopp besteht, wird seine Ungeduld auf die Panzerwaffe umgelenkt. Vorerst aber muss er noch den Dienst als Luftwaffenhelfer ableisten. Die ausgebombten Verwandten aus Berlin treffen in Danzig ein und der junge Grass nutzt seine freie Zeit für Kinobesuche mit den Cousinen. Hören Sie jetzt Günter Grass. Da die Filmpaläste wie in Friedenszeiten regelmäßig bespielt wurden, nutzte der Kinogänger den Wochenendurlaub. Mit einem der unentwegt berlinernden Zwillingsmädchen sah ich Quax der Bruchpilot mit Heinz Rühmann und Heimat mit Zara Leander. Es können auch andere Filme gewesen sein, die wir eng beieinander gesehen haben. Meine Cousine war ein Jahr älter und im Dunkeln fingerfertiger als ich. Vermutlich ist mir im Verlauf des Winters jene Unterschrift, die mich in einer Gotenhafener Dienststube zum Kriegsfreiwilligen dieser oder jener Waffengattung gemacht hatte, zu einer Laune geworden, die verflogen war und folgenlos blieb. Der Sog nach draußen, an welche Front auch immer, flachte ab. Mein Verlangen zielte mehr oder weniger genau woanders hin. Ich las Verse von Eichendorff und Lenau, verlor mich in Kleists Kohlhaas, in Hölderlins Hyperion und schob seitlich der Flakgeschütze gedankengeladen Wache. Mein Blick verlief sich auf der weithin vereisten Ostsee. Dort, im Nebel auf der Reede, lagen Frachtschiffe vor Anker, schwedische womöglich. Etwa um diese Zeit, noch vor Frühlingsbeginn, kam mir mit der Feldpost jener Brief zu, den der schwarz bezopfte Gegenstand meiner ersten und in ihrer Inbrunst durch nicht zu übersteigernden Liebe mit Schülerhand geschrieben hatte und dessen Rechtschreibefehler ich meinte korrigieren zu müssen. Was in dem Brief zu lesen stand, hat sich verflüchtigt. Bevor es sich ereignen konnte, zerfiel Glück in Scherben. Jahre nach Kriegsende habe ich in Rotkreuzlisten nach einer verschollenen Person und im Danziger Heimatblättchen der Vertriebenen, das ab und an von Klassentreffen ehemaliger Schülerinnen der Gudrun, vormals Helene Lange Schule, Bericht gab, den Namen eines Mädchens gesucht, das sich in wechselnder Gestalt versteckte, mir greifbar nah, dann wieder unwirklich war und in Büchern mal so hieß. Was ich verloren hatte, war anfangs kaum, dann aber doch leidlich zu verschmerzen. Mir blieb ja die bevorzugte Cousine. Und dienstlich gesehen ging es uns auf langweilige Weise erträglich bis gut. Unsere Ausbilder, kriegsmüde Unteroffiziere und Obergefreite, gaben sich milde und schienen dankbar zu sein, weil sie uns, diese Hammelherde, weit ab vom Schuss auf Vordermann bringen durften. Gleichförmig schlug im Strandbereich der Batterie die Ostsee an. Übungshalber wurden Kaninchen und, was verboten war, Möwen mit Kleinkalibergewehren geschossen. Vergeblich kämpfte ich gegen Pickel an. Bei Regenwetter spielten wir während dienstfreier Stunden Dame, Mühle oder Skat. Diese Kurzweil hätte sich den Frühling über, der nun nicht mehr vor sich hinzögerte und bis in den Sommer hinein ereignislos hinziehen können. Da lag mir kurz nach der Musterung im Gebäude des Wehrbezirkskommandos am Wiebenwall, zu der Jahrgang nach Jahrgang alle Wehrpflichtigen mussten, die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst als gestempeltes Papier vor. Ich war nicht der Einzige, dem sie per Einschreiben auf den Tisch kam. Wie Regelwerk lief das ab. Jahrgang 27 war dran. Dienstdauer 3 Monate. Der Dienstantritt war auf einen der letzten April- oder ersten Mai-Tage datiert. Mit anderen Jungs, für die sogleich nachwachsende Ersatz aus Danzigs Oberschulen kam, wurde ich als Luftwaffenhelfer abgemustert, trug wieder Kniestrümpfe zu kurzen Hosen und fand weder vorm Spiegel noch auf Besuch bei Freunden, die hübsche Schwestern hatten, Gefallen an mir. Das alles geschah in kurzen Abständen nacheinander und auf eng abgestecktem Raum, während gleichzeitig und fernab den Toten blecherne Erkennungsmarken genommen und den noch Lebenden metallene Orden angehängt wurden. Den Winter über bis in den Frühling hinein hatten Meldungen über Frontverkürzungen im Osten, Kiew wurde geräumt, und über Kämpfe, die sich Japaner und Amerikaner um Inseln im Pazifik lieferten, zudem Ereignisse in Südeuropa meine Geografiekenntnisse abermals erweitert. Nach dem Abfall des italienischen Verbündeten, der uns als hundsgemeiner Verrat galt, und der Befreiung des Duce durch unsere Fallschirmjäger in den Abruzzenbergen, Scorzeni hieß der neueste Held, hielt der Kampf um die Trümmer des Klosters Monte Cassino an. Die Angloamerikaner landeten an der Küste oberhalb Roms und erweiterten einen Brückenkopf, der noch immer umkämpft war, als ich die schicke Luftwaffenhelferuniform ablegen musste und mich bald darauf in den wenig kleidsamen Klamotten des Reichsarbeitsdienstes sah. Die waren kackbraun, so dass man sagen konnte, ich und die anderen, wir sahen bekackt aus. Vor allem wirkte die Kopfbedeckung, ein hochgebeulter Filzhut mit Delle, lächerlich und wurde, als wäre er nur zum Wegwerfen geeignet, Arsch mit Griff genannt. In meiner frühen Novelle »Katz und Maus«, die, kaum erschienen, als jugendgefährdet eingestuft werden sollte, dann aber als Schulstoff freigegeben wurde und seitdem der Interpretationslust mehr oder weniger lehrplangläubiger Pädagogen ausgesetzt ist, trägt Joachim Mahlke als tragikomische Figur zeitweilig diesen unansehnlichen Hut. So sah ihn der Erzähler Pielenz im Olivaer Schlosspark. Und auch die Tuchler Heide, eine Gegend, in der mein Arbeitsdienstlager aus ins Viereck gebrachten Baracken und dem Wirtschaftsbau bestand, entsprach der flachen, bis leicht gehügelten Landschaft, in der sich eine Episode lang Joachim Mahlkes Werdegang zum Kriegshelden abspielt. Schöne Wolken über Birken und Schmetterlingen, die nicht wussten, wohin, blank dunkle und kreisrunde Teiche im Moor, aus denen man mit Handgranaten karauschen und bemooste Karpfen fischen konnte. Natur, wo man hinschiss, Kino gab es in Tuchel. Ergänzend sind Sandböden, Mischwald und Wacholdergebüsch erwähnenswert, ein für polnische Partisanen geeigneter Aktionsraum. Dennoch habe ich meine Arbeitsdienstzeit in Andersgeschichte der Erinnerung. Sie unterscheidet sich von dem, was Pielenz aus seinem Schreibzwang dem großen Mahlke nachsagt, nicht nur in Einzelheiten, sondern auch in ihrer mich bloßstellenden Tendenz. Ich verpasste die Gelegenheit, in erster Lektion das Zweifeln zu lernen, eine Tätigkeit, die mich viel zu spät, dann aber gründlich befähigte, jedweden Altar abzuräumen und mich jenseits vom Glauben zu entscheiden. Das fiel nicht immer leicht, denn wiederholt wurden Hoffnungsfeuer entfacht, die dazu einluden, in ihrer Nähe das unterkühlte Gemüt zu wärmen. Mal war es das Verlangen nach dauerhaftem Frieden und Gerechtigkeit für alle, dann das Konsumglück des American Way of Life. Heute soll der neue Papst Wunder wirken. Von Beginn an durfte ich als Arbeitsdienstmann, wie es hieß, eine ruhige Kugel schieben, weil ich flink zeichnen, mit Farbe umgehen konnte und deshalb als privilegiert galt. Die Wände des Kartinenraums für Ausbilder und Mannschaft, der sich im gemauerten Wirtschaftsgebäude befand, sollten mit Bildern geschmückt werden, für die das Wacholdergebüsch, ein wolkenspiegelndes Wasserloch und die Birken der flachen bis hügeligen Heide anregend zu sein hatten. Gewünscht, doch nicht befohlen, wurde eine planschende Nixe. Um naturnahe Studien zu machen, wurde ich freigestellt, nahm zwar vormittags am üblichen Drill teil, Griffe kloppen, zuerst mit dem Spaten, dann mit dem Karabiner 98. Am Nachmittag jedoch durfte ich mit dem Aquarellkasten, der Wasserflasche und dem Pelikanblock das Lager verlassen. Schöne Wolken, blank dunkle Teiche und Birken vor oder hinter mächtigen Findlingsgestein kamen farbensatt aufs Papier. Dabei fiel ein Stoß Skizzen für den später mit Leimfarben auf weiße Wände gepinselten Kartinenschmuck ab. Weil von früh an auf Bäume fixiert, könnte eine einzeln stehende Eiche mein bevorzugtes Motiv gewesen sein. Und weil ich immer noch gerne und bis in meine alten Tage, sei es auf Reisen oder im Behlendorfer Obstgarten, nach der Natur aquarelliere, fällt es mir leicht, mich am Rand blubbernder Moorlöcher oder erhöht auf rundgebuckelten Steinen sitzen zu sehen, die nach dem Ende der letzten Eiszeit liegen geblieben waren. Brav malte ich flache oder bis weithin gehügelte Gegend und war dabei, wenn ich mich streng befrage, nicht frei von Furcht. Hinter kugeligem Wacholdergebüsch oder verdeckt von entfernt aus der Heide ragenden Findlingen überall hätten Partisanen mit erbeuteten Karabinen auf Lauer liegen können. Im Visier des Schützen wäre als Ziel ein Arbeitsdienstmann, der beim eifrigen Pinseln Grimassen schnitt, mit erstem Schuss zu treffen gewesen. Bevor sie begann, hätte die Laufbahn des Kriegsfreiwilligen ihr Ende gefunden. Zudem war ich unbewaffnet. Die griffbereit gelegten Karabiner wurden anfangs nur vormittags zum Exerzieren und fürs Schießen auf Scheiben oder Pappkameraden ausgeteilt. So unterbelichtet und mit verwackelten Konturen ich selbst und mein Alltag als Arbeitsdienstmann ins Bild kommen, die Zuteilung der Gewehre dauert schmerzlich genau an. Bis heute. Tag für Tag lief eine Zeremonie ab, die von einem aus Prinzip ernstgesichtigen Unterfeldmeister vollzogen wurde, dem die Waffenkammer unterstand. Er teilte aus, wir griffen zu. Mann nach Mann erlebte sich bewaffnet. Offenbar sollte ein jeder Arbeitsdienstmann sich geehrt fühlen, sobald er Holz und Metall, Kolben und Lauf des Karabiners im Griff hatte. Und es war wohl auch so, dass wir Jungs uns zu Männern aufpumpten, wenn wir stramm mit der Knarre bei Fuß standen, sie präsentierten oder geschultert trugen. Womöglich nahmen wir den Spruch, das Gewehr ist die Braut des Soldaten, wörtlich. Wir sahen uns, wenn nicht als verheiratet, dann als verlobt mit dem Karabiner 98. Wenn aber hier betont, wiederholt, wie er gesagt wird, steht der formierten und leicht zu verkuppelnden Mehrzahl dennoch eine Ausnahme quer, die mir als Gestalt deutlicher vor Augen ist als der begünstigte Wandmaler, dessen fleißige Pinselei und alles, was sonst noch unter dem heiter bis wolkigen Himmel über der Tuchler Heide geschah. Die Ausnahme war ein hoch aufgeschossener Junge, der weizenblond, blauäugig und dem Profil so langfädelig geraten war, wie ihn sonst nur Lehrtafeln für die Aufzucht der nordischen Rasse beispielhaft ins Bild brachten. Kinn, Mund, Nase, Stirn gaben mit einer Linie gezeichnet die Zeugnisnote Rassereien ab. Ein Siegfried ähnlich dem Lichtgott Baldur. Er strahlte heller als Tageslicht, kein Fehl haftete ihm an, nicht eine winzige Warze am Hals, an der Schläfe. Nicht, dass er lispelte oder gar stotterte, sobald er auf Befehl Auskunft zu geben hatte. Niemand war ausdauernder beim Dauerlauf und mutiger beim Sprung über modrige Gräben. Kein anderer war so fix, wenn es darum ging, in Sekundenschnelle eine steile Kletterwand zu überwinden. 50 Kniebeugen schaffte er, ohne zu ermatten. Bei Wettkämpfen Rekorde zu brechen, wäre ihm ein leichtes gewesen. Nichts, kein Tadel, trübte sein Bild. Doch zur wirklichen Ausnahme wurde er, dessen Vor- und Nachname mir wie ausgelöscht sind, durch Verweigerung. Er wollte nicht Gewehrgriffe kloppen. Mehr noch, er weigerte sich, Kolben und Lauf der Waffe anzufassen. Noch schlimmer wurde ihm der Karabiner vom stets todernsten Unterfeldmeister in die Hand gedrückt, ließ er ihn fallen. Er oder seine Finger handelten strafwürdig. Gab es ein größeres Vergehen, als schusselig oder gar vorsätzlich und befehlsverweigernd die Knarre, das Gewehr, die anverlobte Braut des Soldaten in den Staub des Exerzierplatzes fallen zu lassen? Mit dem Spaten, dem eigentlichen Werkzeug eines jeden Arbeitsdienstmannes, tat er alles, was befohlen wurde. Es gelang ihm, das Spatenblatt so spiegelhell zu präsentieren, dass es vor seinem nordischen Profil wie ein Sonnenschild stand. Anbetungswürdig und mustergültig war er anzuschauen. Die Wochenschau hätte ihn, soweit das Großdeutsche Reich noch bespielbare Kinos bot, wie eine überirdische Erscheinung auf Leinwände projizieren können. Auch was den kameradschaftlichen Umgang betraf, wäre ihm ein Zeugnis mit Einzelnoten zuzusprechen gewesen. Nusskuchen, von zu Hause geschickt, teilte er freiwillig aus, war immer hilfsbereit. Ein Junge von freundlich gutmütiger Art, der klaglos alles tat, was ihm abverlangt wurde. Auf Wunsch putzte er nach seinen Stiefeln auch die seiner Stubenkameraden so vorschriftsmäßig, dass sie beim Appell selbst dem strengsten Unterfeldmeister zur Augenweide wurden. Putzlappen und Bürste waren ihm handlich. Nur das Gewehr fasste er nicht an. Die Waffe, den Karabiner 98, an dem er, wie wir, alle vormilitärisch ausgebildet werden sollte. Jegliche Art von Strafdienst wurde ihm auferlegt. Man hatte Geduld, aber nichts half. Sogar das Ausschöpfen der Mannschaftslatrine mit dem Eimer an langer Stange, in dem Gewürm wimmelte, eine Strafe, die im Barras-Jargon Honigschleudern genannt wurde, besorgte er ohne Widerspruch stundenlang gründlich, indem er von Fliegen umwölkt die Scheiße unterhalb des Donnerbalkens aus der Grube holte und zum Abtransport randvoll in Kübel füllte, um bald danach, frisch geduscht und angetreten zur Gewehrübernahme, wiederum den Zugriff zu verweigern. Wie in Zeitlupe sehe ich die Waffe fallen und im Staub aufschlagen. Anfangs stellten wir Fragen, versuchten es mit gut Zureden, denn eigentlich mochten wir ihn, diesen komischen Heini. Greif zu, halt einfach fest. Deine Antwort beschränkte sich auf wenige Wörter, die bald als geflüstertes Zitat in Umlauf kamen. Als aber seinetwegen Strafdienst angeordnet wurde und wir alle in praller Sonne bis zum Umfallen geschliffen wurden, begann jedermann, ihn zu hassen. Auch ich versuchte, mich in Wut zu bringen. Es wurde erwartet, dass wir ihn in die Mangel nahmen. Das taten wir. Wie er uns, so setzten wir ihn unter Druck. In seiner Mannschaftsstube wurde er sogar von jenen Jungs verprügelt, denen er zuvor die Stiefel blitzblank geputzt hatte. Alle gegen einen. Durch die Bretterwand, zwischen Stube und Stube, weil mir eingeprägt, höre ich sein Wimmern. Ich höre Lederkoppel klatschen. Jemand zählt laut mit. Doch weder Prügel noch angedrohte Schikanen. Nichts konnte ihn zwingen, endlich doch zuzugreifen. Als einige Jungs auf seinen Strohsack pisten, ihn so zum Bettnässer stempeln wollten, nahm er auch diese Demütigung hin und sagte bei nächster Gelegenheit sein unverändertes Sprüchlein auf. Der unerhörte Vorgang war nicht abzustellen. Morgen für morgen, sobald wir zum Fahnenappell angetreten waren und gleich danach der Unterfeldmeister der Waffenkammer begann, mit gleichbleibend feierlichem Ernst die Gewehre auszuteilen, ließ er das für ihn Bestimmte wie die sprichwörtlich heiße Kartoffel fallen. Sogleich stand der unbelehrbare Verweigerer wieder in strammer Haltung, die Hände an der Hosennaht, den Blick auf ein fernes Ziel gerichtet. Ich kann nicht aufzählen, wie oft er seine, nun sogar die befehlende Macht irritierende Vorstellung wiederholte, versuche mich aber an Fragen zu erinnern, die ihm Vorgesetzte bis hin zum Oberfeldmeister gestellt, mit denen wir ihn bedrängt haben. Warum machen Sie das, Arbeitsdienstmann? Wieso machst du das, du Idiot? Seine nie variierte Antwort geriet zur Redensart und ist mir für alle Zeit zitierbar geblieben. Wir tun sowas nicht. Stets blieb er im Plural, mit nicht leiser, nicht lauter, mit heller Stimme, die ziemlich weit trug, sagte er für eine Mehrzahl aus, was er zu tun verweigerte. Man hätte vermuten können, dass, wenn nicht eine Armee, dann doch in Bataillonsstärke imaginäre Verweigerer hinter ihm standen, die allzeit bereit waren, den Kurzsatz zu bilden. Vier Wörter schnurrten zusammen, wurden zu einem: Wir tun sowas nicht. Auch nach Befragen wurde er nicht deutlicher, blieb bei dem Unbestimmten sowas und weigerte sich, jenen Gegenstand, den er nicht in die Hand nehmen wollte, deutlich beim Namen Gewehr zu nennen. Seine Haltung veränderte uns. Von Takt zu Takt bröckelte ab, was verfestigt zu sein schien. In unseren Hass mischte sich Staunen, schließlich in Fragen verkleidete Bewunderung. Wie hält der Idiot das bloß aus? Was macht ihn so stur? Weshalb meldet er sich nicht krank, käsig, wie er aussieht mittlerweile? Wir ließen von ihm ab. Keine Prügel mehr auf den nackten Arsch. Die Aufsässigen unter uns, einige Jungs aus dem Elsass oder aus Lothringen, die ein für jedermann unverständliches Gemaule von sich gaben, während Freistunden die Kletten aneinander hingen und sich bei nächstbester Gelegenheit nach Gepäckmarsch bei Dauerregen in merkwürdigem Hochdeutsch krank meldeten, flüsterten auf Französisch, was ihnen verboten war, irgendetwas, das so viel wie einzigartig bedeuten konnte. Der Verweigerer stand erhöht, gleichsam auf einem Podest. Mehr noch, aus der Sicht unserer Vorgesetzten sah es so aus, als lasse unter dem Eindruck vereinzelter Verweigerung die allgemeine Disziplin nach. Verschärfter Dienst wurde angeordnet, als seien weiterhin alle mitschuldig, die seines Jahrgangs waren. Und den Verweigerer brachte schließlich dann doch Arrest um den morgendlichen Auftritt. Dafür gab's eine Zelle. Ab in den Bau, hieß das Kommando. Doch so anhaltend er uns aus den Augen war, als Lücke blieb er deutlich. Ab dann herrschte nur noch Zucht und Ordnung. Prompt fand das nachmittägliche Malen in freier Natur sein Ende. Die Pinsel wurden ausgewaschen, Wandbilder blieben unfertig, Leimfarbe trocknete ein. Nicht mehr privilegiert als jemand, der eine ruhige Kugel schieben durfte, stand mir als Drill nur noch eine Ausbildung zu, die sich auf zielgenaues Schießen, das Werfen von Handgranaten, den Angriff mit aufgepflanztem Bajonett und das Robben auf freiem Feld konzentrierte. Nur noch manchmal war von ihm, der weiterhin unter Arrest einsaß, die Rede. Jemand, war es ein Unterfeldmeister oder einer von uns, sagte, der gehört bestimmt zu den Zeugen Jehovas. Oder wurde gesagt, der ist Bibelforscher, bestimmt. Dabei hat sich der blond-blauäugige Junge mit dem rassereinen Profil nie auf die Bibel oder Jehova oder sonst eine Allmacht berufen, immer nur gesagt, wir tun sowas nicht. Eines Tages wurde sein Spind ausgeräumt. Private Sachen, zu denen fromme Heftchen gehörten. Dann war er weg, abkommandiert, wie es hieß. Wir haben nicht gefragt, wohin. Ich habe nicht gefragt. Doch allen war klar, nicht aus Gründen erwiesener Untauglichkeit wurde er entlassen, vielmehr, so flüsterten wir, war der schon lange reif fürs KZ. Einige gaben sich witzig, ohne viel Gelächter zu ernten. So ein Spinner gehört ins Konzertlager. Jemand wusste, das ist eine Sekte, die sowas nicht tut, sind deshalb verboten, die Zeugen Jehovas. So redeten wir, wenngleich keiner genau wusste, weshalb sie unter Verbot standen, wofür sie zeugten und was sie sonst noch nicht taten. Aber sicher war allen, dass für Verweigerer solch beharrlicher Art nur eine Adresse zuständig sein konnte, Stutthof. Und da dieses Lager allen vom Hörensagen bekannt war, sah man ihn, der insgeheim nur noch »Wir tun sowas nicht« hieß, in Stutthof gut aufgehoben. Da wird man »Wir tun sowas nicht« schon klein kriegen. Bestimmt. Lief das wie selbstverständlich ab? Wurde ihm keine zählbare Träne nachgeweint? Ging danach alles im gewohnten Trott weiter? Was könnte mir durch den Kopf gegangen sein oder mich sonst wo irritiert haben, als er einerseits wie ein ansteckender Krankheitsträger in Quarantäne gebracht, also weg war, andererseits so auffällig fehlte, als müsse fortan mit einem sichtbaren Loch zur Seite exerziert, Wache geschoben, auf freiem Feld gerobbt, an langem Tisch Kartoffelsuppe gelöffelt, auf dem Latrinenbalken gehockt, Stiefel geputzt, geschlafen, feucht geträumt oder die Hand schnell zur Hilfe genommen und in den beginnenden Sommer hineingelebt werden. Der war trocken, heiß, windig, überall lagerte Sandstaub ab, verdeckte vieles, so auch Gedanken, die mich gekratzt haben mögen. Doch jenseits aller Nebenhandlung und auf den Punkt gebracht, sehe ich mich, wenn nicht froh, dann erleichtert, seitdem der Junge verschwunden war. Der Anflug von Zweifel an allem, was ich als Glaube felsenfest gab, flaute ab. Und die Windstille in meinem Kopf wird wohl keinem Gedanken erlaubt haben, Flügge zu werden. Nur Stumpfsinn machte sich in ihm breit. Zufrieden bin ich mit mir. Und satt. Ein Selbstbild aus diesen Tagen gäbe mich gut ernährt wieder. Doch später, viel später, als ich für die Novelle Katz und Maus eine steile und absonderliche Figur, den vaterlosen Messdiener, Oberschüler, Meistertaucher, Ritterkreuzträger und fahnenflüchtigen Helden Joachim Mahlke entwarf, konnte mir der Verweigerer, den wir tun sowas nicht nannten, Modell stehen, wenngleich Mahlke gegen einen übergroßen Adamsapfel ankämpfen musste, er aber makellos zu sein schien, als er mal um mal das Gewehr fallen ließ, langsam, wie in vorsätzlich gedehnter Zeit, damit es sich einprägte. Im ARD-Radio-Festival hörten Sie Günter Grass mit der 7. Folge aus seinem Buch Beim Häuten der Zwiebel, Produktion Norddeutscher Rundfunk 2006. Diese Folge ist 7 Tage im Internet nachzuhören unter ardradiofestival.de und morgen geht's dann weiter im Jahr 1944, als Grass seinen Einberufungsbefehl bekommt und zum Abschied von Danzig vom Glockenturm die Melodie hört zu, üb immer Treu und Redlichkeit. Die Grass-Lesung morgen ab 22.30 Uhr. 23 Uhr. ARD Radio Festival. Nachrichten. Der israelische Spion Jonathan Pollard kommt nach genau 30 Jahren Haft in den USA frei. Pollards Anwälte und das Justizministerium teilten mit, seine Strafe werde im November zur Bewährung ausgesetzt. Das habe eine dreiköpfige Bewährungskommission entschieden. Die Personalie Pollard belastet seit langem das amerikanisch-israelische Verhältnis. Er hatte bei der US-Kriegsmarine Zugang zu hochbrisanten Unterlagen. Viele tausend davon spielte er dem israelischen Geheimdienst Mossad zu. Im November 1985 war Pollard verhaftet worden. Sowohl Pollards Anwälte als auch die US-Regierung bestritten, dass die Freilassung ein politisches Zugeständnis an Israel sei. Es wurde spekuliert, die USA wollten Israel besänftigen, nachdem es die Einigung im Atomstreit mit dem Iran scharf kritisiert hatte. Bundespräsident Gauck hat in Berlin die jüdischen Maccabi-Spiele eröffnet. Gauck sagte bei der Eröffnungsfeier in der Waldbühne, es sei beeindruckend, dass die Spiele auf dem gleichen Gelände wie die Olympischen Spiele 1936 ausgetragen würden. Er sei sehr bewegt, dass Berlin und Deutschland die Spiele sehen würden. Auf der Feier sprach auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Er sagte, wo die Nazis von einem judenfreien Europa geträumt hätten, lasse man jetzt den jüdischen Traum Wirklichkeit werden. Insgesamt wirken bei den Maccabi-Spielen 2300 Athleten aus 38 Nationen mit. Bis zum 5. August treten sie in 19 Disziplinen gegeneinander an. Türkische Kampfjets haben erneut kurdische Rebellen im Südosten der Türkei angegriffen. Wie die Streitkräfte mitteilten, erfolgte der Einsatz in der bergigen Grenzregion zum Irak. Kurz vorher war in der nahegelegenen Stadt Şemdinli ein türkischer Unteroffizier erschossen worden. Die türkische Armee machte dafür die verbotene PKK verantwortlich. In Brüssel trafen sich heute auf Antrag der Türkei die Botschafter der NATO-Staaten. Sie begrüßten die türkischen Angriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat. Zum türkischen Vorgehen gegen die PKK bezogen sie keine Stellung. Bei einer Schießerei in der Innenstadt von Barcelona sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben gab mindestens ein Unbekannter mehrere Schüsse auf zwei Menschen ab, die vor einem Hotel saßen. Eine Person sei durch die Schüsse, eine zweite auf der Flucht verletzt worden. Die Polizei geht aktuell von einem Täter aus. Er sei unerkannt entkommen. Es habe sich vermutlich um einen Racheakt gehandelt. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nähe der berühmten Touristenmeile Ramblas. In den umliegenden Straßen kam es zu einer Panik. Die Gegend wurde abgeriegelt. Der Wechsel von Arturo Vidal zu Fußballrekordmeister Bayern München ist perfekt. Wie der Verein mitteilte, hat der Chilene einen Vertrag bis 2019 unterschrieben. Er kostet die Bayern rund 35 Millionen Euro Ablöse. Das Wetter. Zunächst die Temperaturen. Berlin wolkig 17 Grad, Dresden wolkig 17, Erfurt wolkig 15, Frankfurt am Main stark bewölkt 18, Hamburg wolkig 15, Magdeburg bedeckt 17, Mainz bedeckt 18, München bedeckt 19, Potsdam stark bewölkt 17, Saarbrücken leichter Regen 14, Schwerin bedeckt 15 und Stuttgart stark bewölkt 18 Grad. Die Vorhersage: In der Nacht anfangs im Norden bewölkt und örtlich Schauer, später nachlassend und vermehrt Auflockerungen und trocken. Im Süden im Verlauf dichte Wolken und von Westen her Regen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Teils mäßiger, im Norden frischer und in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Am Tage in der Nordhälfte einige neue Schauerwolken, zuvor viel Sonne. Im Süden ist wolkenreich und gebietsweise etwas Regen, später auflockernd. Höchstwerte 15 bis 20, in der Lausitz bis 22 Grad, im Norden nochmals windig. Am Donnerstag im Norden ähnlich wechselhaft, sonst meist trocken und mitunter längere Zeit sonnig, kaum Temperaturänderung. Verkehrsbehinderungen auf folgenden Strecken: A2 Richtung Berlin. Zwischen Brandenburg und Netzen steht in einer Baustelle ein defekter PKW auf der rechten Fahrspur. A4 Richtung Görlitz. In der Abfahrt Burkau Behinderungen nach einem Unfall und es sind Personen auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A4 Dresden-Görlitz. In Höhe Niederseifersdorf befinden sich Rehe auf der Fahrbahn. A6 Richtung Saarbrücken. Zwischen Kreuz Landstuhl West und Bruchmühlbach-Miesau steht ein unbeleuchteter PKW auf der rechten Fahrspur. ARD Radiofestival 2015. Das Gespräch. Die georgische Schriftstellerin Nino Haratischvili lebt seit 2003 in Deutschland. Neben ihren Romanen sorgen ihre Theaterstücke immer wieder für Aufsehen. Mittlerweile sind es 15 an der Zahl. Denn schnell wird klar, hier schreibt eine Autorin, die weiß, wie man Geschichten und Geschichte in Szene setzt. Mit Sinn für die großen Tragödien, für Schuld und Sühne, Schicksal und Selbstbestimmung. Dabei scheut Haratischvili auch nicht vor dem Pathos zurück und begibt sich bewusst auf den schmalen Grat zwischen Klischee und Klassik. In ihrem 1300-Seiten-Roman »Das achte Leben« erzählt die junge Autorin die Geschichte Georgiens, verbindet sie mit den Katastrophen europäischer Politik und zeigt, wie eine Familie im Chaos des 20. Jahrhunderts untergeht. Die Karriere der jungen Georgierin begann in Bremen, als sie dort an einem deutsch-georgischen Schülertheaterprojekt teilnahm. Silke Behl hat mit Nino Haratischvili über ihre Heimat und ihr Buch »Das achte Leben« gesprochen. Jetzt haben Sie sich die Geschichte Georgiens vorgenommen, Nino Haratischvili. Ich habe in einem Interview gelesen, ich will nicht in die Georgien-Schublade oder in die Schublade für Migrantenliteratur gesteckt werden. Aber wie kommt es, dass Sie jetzt 1300 Seiten über Georgien schreiben? Ich hatte selber ganz viele Fragen und merkte aber, dass die mir halt im Laufe der Jahre auch weder von Lehrern noch von irgendwelchen Büchern noch von Medien beantwortet werden. Ich wollte halt verstehen, warum bestimmte Dinge so sind und in irgendeiner Form auch, wie meine Haltung zu dem Ganzen ist, das sicherlich auch. Mhm. Ihren neuen Roman, Das achte Leben, habe ich geradezu verschlungen. 1300 Seiten fast, das muss man erstmal schaffen, den Leser so lange bei der Stange zu halten. Ich hatte beim Ende der Lektüre das Gefühl, Georgien ist ein Land, das mir ganz nah ist. Können Sie das nachvollziehen? Also es freut mich, ich finde das toll, wenn das so ist, weil Georgien wird halt meistens immer irgendwie mit Schewardnadze oder Stalin oder so assoziiert, aber so viel mehr weiß man drüber nicht. Und wenn man emotional irgendwie dieses Thema oder diese Menschen oder diese Geschichte einem zugänglich ist oder das einem vertraut vorkommt, kann ich mich nur freuen. Sie erzählen ein ganzes Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahrhunderts ist es noch so die Öffnung nach Europa, die Vertrautheit zum Beispiel mit der europäischen Kultur, mit der Literatur, mit der Musik war eine große Selbstverständlichkeit. Genauso Selbstverständlichkeit war auch der Austausch der Georgier mit Russland. Ja, also diese Wurzeln sind ja sozusagen tief ineinander verflochten. Geografisch ist es halt einfach ein Land, das wie so ein Grenzgebiet ist und es hatte immer so geostrategisch eine wichtige Rolle und es hatte immer Kämpfe gegeben, immer sehr viele Kriege, immer Belagerungen und ab irgendeinem Punkt hat sich der georgische König, das war noch im 18. Jahrhundert, sich dafür entschieden. Er hat gesagt, okay, wir haben die Kräfte nicht mehr und ich kann nicht mehr gegen die Muslime Besatzung vorgehen und wir brauchen eine Unterstützung. So wurde quasi mehr oder weniger Russland nach Georgien eingeladen, damit Georgien beschützt werden sollte. Zunächst mal als Schutzpatron. Genau. Mhm. Und aus dieser Einladung wurde dann also eine lange Zwangsehe, würde ich mal sagen. Und Georgien hat ja wiederum für Russland auch schon ab dem Zeitpunkt eine sehr, sehr wichtige Rolle strategisch für den gesamten Kaukasus. Und trotzdem hatte aber Georgien sich immer kulturell nach Westen orientiert, beziehungsweise sich als ein Teil von Europa gesehen, als sozusagen Teil von Asien, obwohl beide Kulturen da auch zu Hause sind. Zu Hause sind, vertreten sind und trotzdem, also bis heute ist das ja so geblieben, dass diese Sehnsucht, zumindest sage ich mal von Großteil der Bevölkerung, gen Westen orientiert ist, ja. Wann haben Sie eigentlich begonnen mit dem Roman? Wie lange haben Sie daran gearbeitet? 4 Jahre. Ich habe 2010 angefangen. Da waren die Kriegsereignisse in Georgien schon nicht Vergangenheit, aber es war nicht mehr aktuell. Dann kam aber, denke ich, der Konflikt in der Ukraine in die Schlussphase Ihres Romans. Wie haben Sie das aufgefasst? Ja, also es ist ja einfach so, leider Gottes, so eine Endlosgeschichte. Es gibt auch eine große Ähnlichkeit, glaube ich. Absolut, ja. Absolut. Es ist, ob es jetzt irgendwie Weißrussland oder Ukraine oder auch Tschetschenien. Man kann halt eigentlich das fast wie so ein Muster übernehmen. Ja, es ist halt traurig, aber für mich war das halt so, auch dieses Buch hat für mich persönlich sehr, sehr viele Fragen beantwortet, die ich hatte, die für mich als Mensch wichtig waren, jetzt unabhängig von seinem literarischen Wert. Und einer der Hauptfragen war zu verstehen, wo ist dieses ganze Reich hin? Wo sind all diese Menschen hin? Was ist mit diesen ganzen Gedankengutideen, mit diesen ganzen auch Gewaltorgien? Ist das einfach nur so verschwunden? Und irgendwie ist das sehr erschreckend und zugleich aber auch war es für mich erleichternd zu begreifen, es ist nicht verschwunden, sondern es geht weiter. Man kann es nicht mehr 1:1 vergleichen, zum Glück, aber sehr, sehr viele Stränge, wenn man das so nimmt, erzählen sich weiter. Ja, und so dazu gehört die Ukraine halt eben momentan genau jetzt leider so. Auch. Ja, gehört das auch. Ich finde das ganz interessant, dass gerade die jüngeren Autoren und Autorinnen sich einem Thema zuwenden, was lange verschüttet war, was niemand so richtig angepackt hat. Ich wüsste auch zum Beispiel gar nicht, dass es so einen großen Roman über Georgien überhaupt geben würde. Ich habe auch sehr lange danach gesucht. Ich habe zum Beispiel sehr große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt Material über die letzten 20 Jahre zu kriegen, also Abchasienkriege und so weiter, einfach Sekundärliteratur. Und mich hat es halt immer sehr erschrocken. Also das ist aber eher so ein postsowjetisches Phänomen. Das ist nicht nur, kann man eigentlich fast für fast alle Länder benutzen, aber Georgien explizit, aber auch Russland, dass es sehr viele auch junge und gute Autoren gibt. Und mich hat aber die Themenwahl immer erstaunt, weil ich dachte, man läuft durch die Straßen, ist eigentlich eine Schatztruhe an Geschichten, wenn man einfach nur den Leuten zuhört und einfach dieses Unverarbeitete und dieses Unverstandene, Unanalysierte. Und ich habe es halt nie verstanden, warum das in keinster Weise in der aktuellen Literatur, bis auf natürlich zum Glück 1-2 Ausnahmen, verarbeitet wird. Und entweder kann man das damit erklären, dass die Wunden quasi noch gar nicht verheilt sind, dass alles noch zu nah ist. Oder es ängstigt ja auch einen. Also mir hat es auch Angst oder Ehrfurcht oder so eingejagt, als ich mitten in der Arbeit realisiert habe, was ich da gerade tue oder was mir noch bevorsteht. Und klar denkt man so, oh Gott, warum tue ich mir das an? Das gab ja auch in der Recherchephase so viele Momente, wo ich in verschiedenen Archiven, Bibliotheken oder Begegnungen wirklich körperlich oder auch physisch an meine Grenzen gekommen bin. Das kann ich mir gut vorstellen. Viele Archive sind ja auch erst in den 90er Jahren überhaupt aufgegangen. Auch in Russland im Übrigen, was da gehoben worden ist an Geschichten, an Berichten, das übersteigt die menschliche Vorstellungskraft, was Menschen, Menschen antun können. Absolut, ja, da verliert man so ein bisschen den Glauben. Und es gab aber gleichzeitig, also ich hatte immer das Gefühl im Laufe dieser Recherchezeit, dass ich von so einen Tag komplett ins heiße Wasser, dann ins kalte. Also es gab entweder so komplett desillusionierende Momente, wo ich halt irgendwelche Dokumente in der Hand hielt oder einfach Presseberichte las von Menschen, die irgendwie einen Orden dafür kriegen, dass sie eine sparsamere Methode erfunden haben, wie man Menschen umbringt. Und dann aber auch gleichzeitig Geschichten von einer unglaublichen Menschlichkeit, wo einem das Herz aufgeht und denkt, so in dieser schrecklichen Zeit, dann gab es halt eben diese Perlen oder auch diese Erleuchtungsmomente. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Distanz, um das überhaupt auf sich nehmen zu können. Vielleicht kann so ein Buch auch momentan aus Georgien selbst heraus gar nicht entstehen, sondern man muss ein bisschen den Abstand nehmen können und sich vielleicht irgendwo auch hin und wieder mal in Sicherheit bringen können davor. Wie Sie eben gesagt haben, Sie konnten in Georgien gar nicht schreiben. Sie mussten dann erst wieder nach Deutschland zurückfahren. Ja. Geschichte ist nicht irgendwann beendet. Das ist da, das ist in uns allen. Auch wenn man glaubt, in einer anderen Zeit zu leben, das ist etwas, was immer mittransportiert wird. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Das glaube ich auch, dass man in irgendeiner Form da reingeschrieben ist. Also zumindest nach diesem Buch glaube ich das schon. Ja, war das ein überwiegend schmerzhafter Prozess oder einer, der eine gewisse Klarheit gebracht hat für Sie? Es war so beides. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin irgendwie mit 16 Jahren, da habe ich noch in Tbilisi gelebt und habe gerade angefangen zu studieren an der Filmschule und bin jeden Tag in der Altstadt an einem bestimmten Haus vorbeigekommen. Und es war einer der schönsten Häuser, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war irgendwie so ein, mit so Palmen und also so ein bisschen wie, so habe ich mir zumindest immer dieses Haus aus 100 Jahre Einsamkeit vorgestellt. Und zu dem Zeitpunkt, Ironie des Schicksals, als ich dort studiert habe, saß dort eine Menschenrechtsorganisation. Und eines Abends gucke ich Fernsehen. Und dann war dort eine Reportage und ich sehe, da steht so eine aufgebrachte Menschenmenge vor diesem Haus. Und ich habe mich dann gefragt, wer das ist. Und dann war gerade irgendwie meine Großmutter da und sie meinte so, ja, weißt du nicht, wem das Haus gehört hat? Und ich so, nein, ja, das gehörte Lavrenti Beria, der rechten Hand von Stalin und dem damaligen NKWD-Chef. Und ich so, oh Gott. Und plötzlich hat sich meine Haltung, und ich meine, ich wusste gar nicht viel über Beria, aber ich wusste, dass er ein schlimmer Mensch war und ich wusste, dass er viele Menschen umgebracht hatte. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Diese Menschenrechtsorganisation wollte dort einen Garten neu anlegen, haben halt den umgegraben und haben dort menschliche Überreste gefunden. Und jetzt ging es darum, die gesellschaftliche Position, was machen wir jetzt damit? Die eine Hälfte war dafür, das Haus abzureißen, machen wir platt, komplett, alles, also so nach dem Motto, es hat es nie gegeben. Das andere war, wir sanieren es und tun es so, als hätte es ebenfalls nicht gegeben. Und bis heute hängt da keine einzige Tafel, es gibt keine Gedenkstätte oder irgendwas. Heute sitzt mittlerweile das Olympische Komitee in diesem Haus. Und ich fand's halt unglaublich, weil ich dachte, wie kann das sein, dass keiner auf den Gedanken kommt, dem nachzugehen, wer da liegt? Was ist das für eine Gesellschaft? Was ist das überhaupt für ein Land? Und ich glaube, wenn ich heute so zurückdenke, das war einer der Ausgangspunkte, wo meine Fragen so losgingen. Ein ganzes Jahrhundert ist das, was Sie erzählen, anhand dieser Familie. Wie schwer war es, das alles so genau auszuleuchten? Ich hatte diese Idee mit dieser Familie. Und eigentlich war mein Schwerpunkt die Perestroika, weil ich dachte, okay, das ist eine Zeit, die habe ich selber miterlebt. Sie sind 1983 geboren, ja? Genau. Und ich bin 89 zum Beispiel eingeschult und da ging es schon los, zwar auf so einer emotionalen Ebene, aber ich habe sehr viele Erinnerungen zu der Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich da anfange, das versteht keiner. Und dann habe ich so eine Art rückwärtsgewandte Zeitreise angefangen. Und irgendwann war ich bei der Oktoberrevolution. Das erschien mir ein guter Zeitpunkt, um sozusagen so eine Geschichte zu beginnen, weil da die Geschichte eben noch nicht so ganz festgeschrieben steht. Genau. Jetzt müssen wir ganz kurz mal diese Familie vorstellen. Das ist eine, ich würde sagen, großbürgerliche Familie, ein Schokoladenfabrikant, der diese Familie gegründet hat und die sich dann immer weiter verzweigt im Laufe der folgenden Jahrzehnte. Es kommt dann ein ganz großes Panorama. Ich hatte immer das Gefühl, sozusagen, dass alles, was in Georgiens Geschichte eine Rolle gespielt hat, über die verschiedenen Figuren da auch hineinspielt. Und Zerrissenheit ist halt wirklich das zentrale Thema. Sich immer wieder entscheiden müssen. Auch zwischen der Familie, zwischen der Staatsräson, zwischen der Nomenklatura und denjenigen in der Familie, die ausbrechen, was anderes tun? Wie haben Sie diese Geschichten aufgespürt? Wo haben Sie die gehört? Zumal dieses Thema der Zerrissenheit. Es ist auch ein Thema, das ich auch sehr gut kenne persönlich. Das in Georgien, finde ich, nach wie vor sehr, sehr stark spürbar ist. Das kann man förmlich wirklich auf der Straße spüren, weil es ist einfach ein Land, wo so Paradoxen nach wie vor koexistieren, wo man sich nach wie vor nicht als eine Nation oder Gesellschaft auf bestimmte Werte geeinigt hat in den letzten 25 Jahren. Wo spüren Sie das konkret, wenn Sie in Georgien unterwegs sind? In Gesprächen mit Menschen, mit auch, ob es jetzt irgendwie mein Umfeld ist oder einfach im Bus Dialoge zuhören, Medien, Kultur, auf der Straße einfach irgendwo oder in einem Café sitzen und lauschen. Also was sagen denn die Leute da? Ich habe ganz oft das Gefühl, dass man halt etwas will, aber nicht weiß, das Wollen alleine nicht ausreicht. Und das allergrößte Problem oder zentralste bleibt für mich dieser Vaterkomplex. Also ich meine damit, 70 Jahre war dieses Land es nicht mehr gewohnt, irgendwas selber alleine zu entscheiden, ganz zu schweigen von den einzelnen Menschen. Das heißt, es gab diesen Übervater, in dem Fall den Kreml, und der hat gesagt, das ziehst du an, das hast du zu mögen, das hast du nicht zu mögen, da machst du Urlaub, das ist irgendwie deine Ehefrau, das ist dein Ehemann, das ist deine Ideologie, dein Glauben. Und danach lebst du. Und in Georgien ist das halt, also das ist ein sehr wenig ideologisches Land, war auch das sogar vorgeheuchelt in anderen Jahren, was man zum Beispiel von Russland nicht sagen kann. Was war vorgeheuchelt? Auch diese Ideologie. Dieser Konsens. Genau, also eigentlich war es denen total egal. Außer der bestimmten Elite, die sich in diesem System sehr gut eingerichtet hatten. Dazu gehörte die Intelligenz ja auch, leider. Und es war einfach so ein starker Opportunismus, sondern meistens ging es darum, okay, wenn ich schon nicht irgendwas ändern kann, dann werde ich das zu meinen Gunsten nutzen Also es war halt so ein erschreckender Opportunismus. Und das hat aber sehr viel mit der Mentalität dieses Landes zu tun. Und dieser Papa, dieser Übervater, ist jetzt halt seit über 20 Jahren nicht mehr da. Und man schreit die ganze Zeit Freiheit und Demokratie und Unabhängigkeit. Und weiß gar nicht, was das ist. Ja, kann man auch sagen, dass viele das vielleicht gar nicht wissen. Und die, die das wissen, die kriegen das irgendwie entweder nicht umgesetzt oder durchgesetzt. Oder irgendwie ist dieses Konzept von, was ist das eigentlich genau und wie erreicht man das? Also es ist halt alles sehr naiv. Man schreit Freiheit, Freiheit und gleichzeitig sehnt man sich doch, dass ein Messias kommt und... Dass irgendjemand das Schicksal wieder in die Hand genau, nimmt. Genau, weil es ist immer, es gab, ich weiß nicht, wie viele Revolutionen schon seit irgendwie der Unabhängigkeit, wie viele Umstürze und jedes Mal der neue Präsident, der kommt, ist Gott am Anfang und am Ende ist der Teufel schlechthin und muss natürlich am besten irgendwie inhaftiert werden. Das ist eigentlich schon wie so ein Muster. Und ja, jetzt haben wir aber Großmuster im Hintergrund, die schon aufscheinen. Das eine ist ein Volk, das über viele Jahrzehnte daran gehindert wurde, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, dass sich der Hilfe oder dem Schutz einer sehr viel mächtigeren Nation anvertraut hat, nämlich Russland. So, das ist die eine Seite. Das andere Thema ist, was Sie ganz am Anfang sagten, es gibt so eine Vielschichtigkeit, es gibt so ein buntes Bild, sage ich mal jetzt positiv, in Georgien mit so vielen verschiedenen Ethnien und Gruppen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ja, absolut. Also ich sag nicht, dass es irgendwie leicht ist. Aber es war eigentlich nie ein ethnisches Problem, auch die ganzen Bürgerkriege und so, weil diese Ethnien und dieses Miteinander, das gab es schon immer. Und wenn man wirklich was Gutes über Georgien sagen kann, dann ist das das. Aber zum anderen ist das trotzdem ärgerlich, weil es gibt wiederum andere Sachen, die hätten in der Zeit erreicht werden können. Aber da muss halt jeder mit anpacken. Und solange man halt hofft, dass ein Papa oder eine Mama kommt und einem das Leben wieder vorschreibt und am besten muss man gar nichts dafür tun, dann wird das halt auch nichts. Nina Ratishvili, ein dritter wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist in Ihrem Roman Das achte Leben, ist die Funktion des Schweigens. Vieles wird beschwiegen in dieser Familie und wer schweigt, wer die Vergangenheit nicht anschauen kann, der kann, glaube ich, auch schlecht Visionen und Haltungen für die Zukunft entwickeln. Absolut, ja. Also oft ist das das Schweigen, aber was zum Beispiel auch sehr bezeichnend ist, ist für Georgien, ist Verunstaltung von Wahrheit oder von Vergangenheit. Also wie funktioniert das? Das funktioniert, indem man sich einen ganz oft zum Beispiel eine Opferrolle sucht und sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, weil es sind immer die anderen böse und die anderen immer schuld. Und dann setzt man sich halt damit auch nicht auseinander, weil man kann ja gar keine Fehler haben. Es ist ja auch eine Form von Schweigen. Eben, wenn also, man sich sozusagen, ja, wenn man sich nur in dieser Rolle sieht und dann anderes einfach nicht sehen will und auch nicht zur Sprache bringen will. Wo ist Ihnen das begegnet bei Ihrer Recherche? Mir ist das halt mein ganzes Leben begegnet. Schweigen assoziiert man hier ja immer mit so einem Betretenen, mit so einer, also ich denke immer beim Begriff Schweigen komischerweise an das weiße Band von Haneke, also irgendwie ja, so eine, oh, das so eine ist Stimmung. Ja, nein, nein, das ist ja was ganz anderes. Das muss man vielleicht auch sagen, in Ihrem Roman ist das eher so, es wird auch viel gefeiert, es werden große Essen gegeben und es wird viel, sagen wir mal, auch geschnattert. Genau, also es wird da sehr viel geredet und ich habe auch noch nie erlebt, dass ich jemandem irgendwie eine Frage gestellt habe und da wäre so eine Antwort erfolgt, wie darüber rede ich nicht oder möchte ich nicht. Nur ganz oft fängt der oder diejenige an zu reden und ich weiß dann halt, dass er Quatsch erzählt. Und es kann auch ganz oft sein, dass er gar nicht bewusst lügt, sondern er glaubt selber dran. Und da sind aber so viele Dinge, die schon so tief in einem verwurzelt sind. Dass man sie am Ende für die Wahrheit hält. Ja, absolut. Es gibt zum Beispiel, ich wurde da ganz viel angegriffen, die haben jetzt ein Museum der Okkupation eröffnet in Tbilisi. Sehr begrüßenswert, sehr gut. Aber so ganz stimmt es halt nicht. Wir sind nicht nur okkupiert worden, sondern es waren auch die georgischen Bolschewiken, die die zu sich eingeladen haben. Also es war ja auch in Georgien diese Zerrissenheit. Schon allein die Tatsache, wenn man anfängt, in diesen ganzen Akten zu krammen, wie viele georgische Namen in der Nomenklatura oder in dieser Führungselite waren. Es ist unglaublich. Fast keine andere Nation war da so stark vertreten. Und das sind so Dinge, da wird nicht drüber geredet, beziehungsweise auch irgendwie geschichtlich. Es ist so wenig aufgearbeitet, dass ich immer wieder denke, ja, wie soll man da halt vorankommen? Und da muss man die ganze Geschichte neu schreiben. Wie reagieren Ihre Freunde, Ihre Familie auf das, was Sie erforschen, das, was Sie schreiben? Na, noch hat es ja keiner gelesen. haben Sie Angst davor? Nee, in Georgien habe ich sowieso so eine ein bisschen merkwürdige Stellung, weil ganz lange wurde ja gar nichts von mir auch übersetzt. Langsam fängt es halt so an. Und es ist so beides. Zum einen freut man sich, dass ich halt quasi das kleine Land in Deutschland repräsentiere, mehr oder weniger. Und zum anderen ist das aber, dass ich auch ganz oft so von irgendwelchen Kritikern so beiläufig so nach dem Motto, ja, ich habe ja irgendwie meine Sprache verraten und eigentlich bin ich auch... Die Sprache verraten, ja, weil sie auf Deutsch schreiben. Genau. Ich habe ja quasi, nicht wegen der Themen, sondern... Nee. Ich habe mich ja quasi freiwillig für das Exil entschieden und so weiter und so fort. Das regt mich halt immer auf, dieser Pseudopatriotismus und diese moralische Verurteilung. Und es ist halt so eine Spaltung. Die Erzählerin in ihrem Roman, die heißt Nizza, und die sagt an einer Stelle so ungefähr in der Mitte des Romans, dass das Schlimmste beim Aufschreiben der Geschichte eigentlich gewesen ist, mit den blinden Flecken gewissermaßen umzugehen und die zu füllen. War das für Sie auch so? Ja, bis zum gewissen Grad schon, weil diese Leerstellen sind ja gar nicht so unbedingt immer irgendwelche ganz schlimmen, dramatischen oder entscheidenden Momente, sondern ganz oft war es für mich eher sowas wie der Alltag. Weil für mich auch wichtig war, zu versuchen, sich zu erinnern, wie roch diese Zeit, wie fühlte sie sich an, was war mein Gefühl zu bestimmten Dingen. Und die Leerstellen war für mich ganz oft auch einfach sowas wie ein Alltag. Und das ist immer sehr schwer, wenn man sich auch unterhält, auch mit Zeitzeugen über... Über historische Fakten, ja, oder über die stalinistische Epoche. Ja, oder irgendwie Gulag oder wie er inhaftiert wurde oder wie er entlassen wurde oder die 9. Mai-Parade. Diese zentralen Momente, wie hatte er was erlebt? Da muss auch irgendwie eine bestimmte Form von Normalität sein. Das ist, glaube ich, auch das, was an dem Roman so fasziniert, aber gleichzeitig auch erschreckt hat. Das, ja, es ist erschreckend. Das ist etwas, was ich selber auch sogar von mir noch kannte, weil als ich eben eingeschult wurde, da begann es schon mit Bürgerkriegen, mit irgendwie Umsturz. Und ich erinnere selber noch, was so völlig absurd erscheint aus der heutigen Warte. Und manchmal rede ich mit meinen Freunden drüber. Also zum Beispiel? In meiner Generation. So Sachen wie, man darf im Silvester nicht ans Fenster, weil geschossen wird. Oder in der Schule muss man irgendwie Kerosin mitbringen oder Holz, weil irgendwie nicht geheizt wird. Und trotzdem, oder man steht in 100.000 Stunden nachts als Kind und findet das auch noch aufregend für irgendwelche Essensrationen. Also so. Das kennen Sie alles noch? Das kenne ich alles noch. Und da sind teilweise auch so abstruse, absurde Sachen. Und trotzdem weiß ich, wir hatten einen ganz normalen Alltag. Ich habe irgendwie jeden Morgen, bevor ich zur Schule beginne, Tee getrunken. Ich wurde abgeholt, meine Eltern waren... Also irgendwie war das trotzdem auch normal. Und man fuhr halt einfach so an irgendwelchen Panzern vorbei oder irgendjemand hatte halt einen Kalaschnikow um die Schulter gehängt. Und ich finde es einerseits erschreckend, dass Menschen sich halt wie an alles auch in irgendeiner Form gewöhnen oder anpassen können. Gleichzeitig ist das aber auch, hätte man diese Ereignisse als das wahrgenommen, was es aus der heutigen Warte ist, nämlich irgendwie schockierend oder irgendwie auch mindestens hätte man skandalös, gar nicht weitermachen können. Hätte man gar nicht. Also muss man ja gleich irgendwie Hände über den Kopf. Und das kann man ja über diese ganze Epoche da genauso sagen. Also dann hätten all diese Menschen ja, gar nicht sterben müssen. Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs erzählt, irgendwann musste sich Georgien entscheiden für den Schutzpatron Russland gegen die islamische Bedrohung, die Georgien empfunden hat. Heute gibt es schon wieder solche Entscheidungssituationen. Man muss sich entweder auf die russische oder die westlich-amerikanische Seite schlagen. Ja, also wie gesagt, die Geschichte schreibt sich fort, leicht transformiert, aber die bleibt bestehen. Das klingt ja sehr pessimistisch, als ob Sie den Georgiern nicht zutrauen, auf mittelfristige Sicht. Ach so, nee, ihr das Schicksal war allein in die Hand zu nehmen. Nee, das traue ich denen, also ich hoffe das sehr und ich glaube schon, dass die jüngere Generation, die erlebe ich als sehr selbstständig, sehr andersdenkend, sehr frei, sehr viel mutiger vielleicht auch. Ich spreche jetzt eher von der Bedrohung, die Russland darstellt. Da bin ich halt leider nicht so hoffnungsvoll. Das ist die eine Seite, die Großmachtinteressen Russlands. Aber dann gibt es die andere Seite, die kommt ja auch in dem Roman ganz häufig vor, die Verbindung auch mit der russischen Kultur. Es gibt ja auch diese Seite. Absolut, wobei das zum Beispiel etwas ist, was ich sehr, sehr traurig finde. Aufgrund der Politik äußert sich das auch natürlich auf Kultur, weil zum Beispiel die Jüngeren, die wollen Russisch gar nicht mehr lernen, diese Bücher nicht lesen, diese Filme nicht gucken, das wird verpönt. Es entsteht eine relativ starke Anti-Haltung und ich finde, das ist schade, wenn das die Kultur mit reinzieht, obwohl die ja dafür nichts kann, beziehungsweise die ja auch dem Georgischen jetzt nicht, sage ich mal, kulturell nahe stand, aber im Laufe dieser vielen Jahre sich ja auch angenähert hat. Angenähert, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, auf diese Weise entsteht ein neuer blinder Fleck, etwas, wo man dann wieder auf absehbare Zeit nicht hingucken will und schauen will, wie gehen wir eigentlich damit um? Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es sind so viele Widersprüche, so viele gute Sachen, schlechte Sachen, unklare Sachen, dass sich wirklich alle 2 Jahre was ändern kann. Aber es gibt nichts, worauf man sich verlassen kann. Nichts. Nino Haratischvili über ihre georgische Heimat und ihr Buch Das achte Leben. Morgen ist der Maler Norbert Biesky im Gespräch beim ARD-Radiofestival ab 23.05 Uhr. ARD Radiofestival 2015. Jazz. ARD Radiofestival. Jazz. Der fremde Klang. Einige Beispiele für selten gehörte Instrumente in der improvisierten Musik. Dazu begrüßt der Mikrofon Harry Lachner. Am Ende platzt der Luftballon. Man kennt sie zur Genüge, jene kurz aufblitzenden Klangeffekte, die in einen Improvisationsprozess eingefügt werden oder ihn zum Abschluss bringen. Kleine Akzente, zuweilen auch der schalkhaften Publikumsbelustigung geschuldet. Davon wird hier nur beiläufig die Rede sein. Stattdessen stehen einige im Jazz eher selten gehörte Instrumente im Zentrum der Sendung. Dabei ist allerdings bereits der Begriff Instrument fragwürdig. Jedenfalls, wenn es nach einer Lexikondefinition geht. Es handelt sich dabei um, Zitat, Gegenstände, die entweder eigens hergestellt wurden, um mit den Tönen, die sie erzeugen, Musik zu machen, oder die in einer Nebenfunktion regelmäßig zum Musikmachen verwendet werden. Zitat Ende. Zu reden ist also nicht von der Bohrmaschine, die bei den einstürzenden Neubauten zum klingenden Einsatz kommt, nicht der Schreibmaschine Erik Satis oder dem Latrinophon von Spike Jones, einem mit Darmsaiten bespannten Toilettensitz. Noch von all den anderen denkwürdigen Fundstücken und Eigenbauten, die allein des Klangeffektes wegen Verwendung fanden. Anders dagegen das Daxophon des Gitarristen Hans Reichel. Hans Reichel mit Eros vs. Education aus dem Album Juxo, einer seiner Operettas, die er im Mehrspurverfahren mit seinem Daxophon aufnahm. Reichel, der 2011 im Alter von 62 Jahren starb, war einer der wichtigsten und originellsten Musiker der europäischen Jazzszene. Und er war ein begnadeter Bastler. So modifizierte er zunächst das Instrument Gitarre. Er versetzte den Steg, montierte ein Griffbrett vor und eines hinter den Korpus. So ließ sich die Gitarre sowohl vor als auch hinter den Tonabnehmern spielen. Klangsensibilität war ein wichtiges Merkmal der Ästhetik Reichels, der, was die musikalische Form betrifft, nicht selten auf traditionelle Muster zurückgriff und sie dann dekonstruierte. Sein trockener, subtiler Humor lag im Spiel mit neuen Klängen, ein Humor, der zuweilen auch mit geradezu parodistischem Furor nach vorne dringen konnte. Besonders markant bei den Aufnahmen mit seinem Daxophon. Dabei wird ein von ihm selbst zugeschnittenes flaches Stück Holz auf einem Stativ festgeklemmt, mit einem Geigenbogen gestrichen und mit einem kleinen Holzkeil nach Bedarf nach unten gedrückt, um die Tonhöhe zu verändern. Das Holzblatt ist außerdem mit einem kleinen Resonanzkasten verbunden, an dem ein Kontaktmikrofon angebracht wird, um den Klang elektrisch zu verstärken. Je nach Material und Form dieser sogenannten Zungen entstehen völlig andere Geräusche, die entfernt an Menschen- und Tierstimmen erinnern. Reichel hat das Daxophon als ein eigenständiges Instrument etabliert, das mittlerweile auch von anderen Musikern gespielt wird, etwa René Lussier oder Uchihashi Katsuhisa. Jenseits der streng durcharrangierten Solostücke, jenen absichtsvoll humorigen, zeigt sich auch im Improvisationskontext, wie vielfältig die Klangmöglichkeiten dieses doch sehr einfach konstruierten Instrumentes sind. Hans Reichel im Duo mit dem Cellisten Tom Cora, Premonition aus dem Jahr 1987. Kehren wir zurück zu den eher traditionellen Instrumenten, die aus einem anderen Genre oder einer anderen Kultur Eingang in die improvisierte Musik gefunden haben. Etwa die Ukulele. Ursprünglich stammte die Vorform der Ukulele aus Madeira. Das vierseitige gitarrenähnliche Instrument namens Braguinha gelangte Ende des 19. Jahrhunderts von Portugal nach Hawaii, wo es recht schnell Eingang in die folkloristisch populäre Musik fand und schließlich auch seinen Weg in die USA, aber keine Rolle im Jazz spielte. Die Ukulele ist ihres kleinen Korpus wegen nicht unbedingt das durchsetzungsfähigste Instrument innerhalb eines Jazz-Ensembles. Und allein ihr Klang weckt eher Assoziationen an eine ferne Folklore-Tradition, mithin also bestens geeignet für exotisierte Unterhaltungsmusik. Lyle Ritz, 1930 in Cleveland geboren, spielt eine Reihe von Instrumenten, Kontrabass, Tuba und eben die Ukulele. Der Jazzgitarrist Barney Kessel verschaffte ihm Mitte der 50er Jahre einen Schallplattenvertrag bei der Jazzfirma Verve, die sein Ukulele-Debüt How About Uke 1957 veröffentlichte. Das Album enthielt größtenteils bekannte Jazzstandards wie Moonlight in Vermont, Lulu's Back in Town oder Duke Ellington's I'm Beginning to See the Light. Ritz blieb bei diesen Aufnahmen sehr nahe am klassisch pfleglichen Jazz-Gitarren-Sound jener Zeit. Und doch hört man eine ganz bestimmte, für die Ukulele typische Färbung, besonders in den hohen Lagen. Thank you. Lyle Ritz mit Have You Met Miss Jones aus dem Album How About Duke. Elektrische Verstärkung, Aufnahmetechnik. Der typische Klang des Instruments kommt hier gerade so weit zum Tragen, dass eine leichte Irritation entsteht. Ritz veröffentlichte 1959 noch ein weiteres Album, an dem so prominente Musiker wie Don Shelton, Paul Horn, Larry Bunker oder Red Mitchell mitwirkten. 50th State Jazz. Just also in dem Jahr, als Hawaii zum 50. Bundesstaat der USA wurde. Auch wenn der Ukulelist hier nun der Unterhaltungsmusik etwas näher rückte, erfolgreich war er damit nur in diesem neuen Bundesstaat. Ritz wirkte danach als Session-Bassist an zahllosen Pop-Produktionen mit. Erst Mitte der 80er Jahre konzentrierte er sich wieder fast ausschließlich auf dieses gepäckfreundliche Instrument. Dessen Eigenklang steht auf Jürgen Morgensterns Album Ukulele Sketchbook im Vordergrund, auch wenn er immer mal wieder leicht verfremdet wird über die Präparation oder eine unorthodoxe Spielweise. Der unverstärkte Klang der Ukulele, Jürgen Morgenstern mit Akaura aus dem Album Ukulele Sketchbook. Gleich mehrere seiner freien Improvisationen evozieren die Nähe zu einem asiatischen Klang. Und diese Instrumentalklänge fanden früh schon Eingang in die improvisierte Musik. Zumeist allerdings gespielt von amerikanischen oder europäischen Jazzmusikern. Charlie Mariano verwendete gelegentlich das Blasinstrument Nagaswaran, Yusef Latif das Argol und die Shenai, um nur zwei von vielen zu nennen. Die Koto-Spielerin Miya Masaoka, deren Vorfahren aus Japan stammen, wuchs zwischen den Welten auf. Es gab die Verbindung zur Tradition und zugleich die Offenheit der Jazzszene in San Francisco. Und es gab die Faszination Thelonious Monk. In seiner Musik spürte Masaoka einen ähnlichen Umgang mit Pausen und Stille, die auch die klassische japanische Koto-Musik prägen. Die Koto ist ein zitterähnliches Instrument. Jede Saite hat einen eigenen, verstellbaren Steg, der zur Stimmung des Instruments verschoben wird. So können die Saiten auf beiden Seiten des Stegs gezupft werden. Thank you. Das Thema eines Stückes von Thelonious Monk, der es aus der japanischen Musik entborgte und für sich weiterentwickelte, als Japanese Folk Song. Tatsächlich aber entstand dieses Thema Anfang des 20. Jahrhunderts, komponiert von Rintaro Taki. Miya Masaoka griff es wieder auf, führte es im Klangbild wieder zurück auf den Ursprung, entfernt es aber zugleich in der Improvisation weiter von Monk. Die Koto-Spielerin Miya Masaoka mit Monks Japanese Folk Song. Ein Spiel mit der Differenz. Der fremde Klang in einem vertrauten Kontext, zumal mit bekanntem musikalischem Material. Diese Bewegung zwischen dem Unerhörten und dem Vertrauten kann aber auch aus dem Klang selbst entstehen, wenn die Ahnung eines bekannten Instrumentes auftaucht, nur um dann wieder in einer anderen Klangwelt zu verschwinden. Ein Beispiel dafür mochten vielleicht die Stimmen von Hans Reichels Saxophon-Operetta sein, die keine waren und sich schnell als Klangerfindung identifizieren ließen. Auf dem Album World of Glass von Terry Isungset und Arve Henriksen hält sich das Moment des dezenten Zweifels länger. Denn bei vielen Klängen möchte man am Bild einer Trompete oder eines verwandten Blasinstruments klassische Bauart festhalten. Dabei handelt es sich, wie der Titel nahelegt, um Glasbläserei. Das Duo Terje Isungset und Arve Henriksen mit Silica aus dem Album World of Glass. Musik, die nur mit Instrumenten aus Glas entstand. Die beiden Norweger, der Perkussionist Isungset und der Trompeter Henriksen, verwenden dabei Instrumente, die von der Estnischen Kunstakademie angefertigt wurden. Die Musik bewegt sich fließend zwischen den Terrains Ambient und Minimal Music, zwischen den Klangexperimenten eines Harry Partsch, der ebenfalls eigene Instrumente entworfen hatte, den zarten Klangschichtungen eines Brian Eno oder manch ethnischer Ritualmusik. Tatsächlich erhebt sich die Musik atmosphärisch über jene musikalltagsvertrauten Klänge, wirkt in ihrer langsamen Bewegung zuweilen unaufdringlich sakral und natürlich fragil, wie das Material selbst, dem diese Klänge entspringen. Musik aus Glas, daran haben sich schon etliche Künstler versucht. Die Sängerin Meredith Monk rieb an einem mit Wasser gefüllten Weinglas, um so einen variierenden Grundton zu erzeugen, zu dem sie improvisierte. Der australische Klangkünstler Lucas Abela experimentierte, nicht ganz unblutig, mit zerberstenden mikrofonierten Glasscheiben. Und die neuseeländische Experimentalkomponistin Anea Lockwood veröffentlichte 1970 ein Album mit minimalistischen Werken, The Glass World. Und damit sind wir auch fast schon am Ende dieser losen Bemerkungen zu selten gehörten Instrumenten in der improvisierten Musik. Die Angaben zur Musik finden Sie auf der Internetseite unter ardradiofestival.de. Hören Sie zum Schluss jetzt noch ein weiteres, inzwischen nicht mehr ganz so exotisches Instrument im Jazz, die Harfe. Sina Parkins mit In You From aus ihrem Album Between the Wilds. Am Mikrofon verabschiedet sich damit Harry Lachner. Thank you.